Karlsruhe. Haze. Blues aus dem Block. Telo 385 gibt euch Haze aus Karlsruhe. Blues aus dem Block. Homie, lass uns feiern gehen. Du musst mir ein Paper und etwas Tabak geben. Im fetten Benz mit fettem Bass, die fetten Babas drehen. Du musst den Hass verstehen. Die Amjas fahren ziemlich langsam und sie bleiben stehen, wenn sie mehr als 4 Kanaks sehen. Aber ich kann's verstehen, die geben ihnen jeden Grund und hängen in der Gegend rum. Rauchen, zeigen Knete rum. Puffi gekauft, saufen noch, zwar nie verzockt. Stier, aber wenn bockt's, Pien, Shani am Block. Ich hab nen eigenen Style und den kann keiner biten, weil es auffällt und ich, wenn ich's rausfind, komm und Rapper fighte. Eins gegen eins sei. Und wenn du's meidest, komm ich im Schutz der Dunkelheit, dunkel gekleidet. Guck mal, wie schnell es geht, weil ich was vom Rap verstehe. Schreib ich meine Parts auf eine Art, die mich vom Rest abhebt. Und einen solchen Part schreib ich in einer Stunde. Hey, alle Neider sind verbunden, gehen zugrunde. Bien, Shani am Block, mir im Quart auf GG, Bien am Block. Und du begreifst dann, dass dieser Scheiß nix für dich ist. Bien, Shani am Block, ich bin was hast du bitte für eine Einstellung, wenn du mich um Gleichstellung bittest? Meine Lines feierst und dann teilst, wer der Shit ist. Spätestens wenn ich mich vor das Mic stelle, bitte ich. Und du begreifst dann, dass dieser Scheiß nix für dich ist. Denn du bist real, du bist dies, du bist das. Wie so viele MCs ohne Liebe zu Rap. Für die Street kick ich Tracks, nie deep killer Rap. Digga, Miri, Moj, Wartowski, Jir, Jackie, Jack. Ich bin der Shit, Bratte, weil ich Tricks mache. Zauberhits aus dem Nix, während ich Chips paffe. Kein Bricks, Matres, Schwitzkasten-Rap. Glaub mir, du liegst nach nem Kick und zwei Jabs. Mitten ins Gesicht, eine links, eine rechts. Mutterficker, halt die Fresse, Digga, skip meine Tricks. Oder spiel sie von Anfang und lerne von mir. Hör sie ganz an, ohne mich zu sehr zu kopieren. Kapiert? Bien, Shani am Block. Miri, Moj, Kwartowski, Bien am Block. Und du begreifst dann, dass dieser Scheiß nix für dich ist. Bien, Shani am Block, ich bin der Shit. Bien, Shani am Block. Miri, Moj, Kwartowski, Bien am Block. Und du begreifst dann, dass dieser Scheiß nix für dich ist. Bien, Shani am Block, ich bin der Shit.